SWR1, heiß und kalt, der Hörspielkrimi. Es ist Hochsommer. Schlechte Zeiten für Albert Sampson, einen kleinen Privatdetektiv in Indianapolis. Als ihn eine verzweifelte Frau bittet, für sie herauszufinden, warum man sie seit Monaten nicht ans Krankenbett ihres Bruders John Piggy lässt, willigt er schnell ein. Auch wenn dies nicht gerade sein Traum von einem Fall ist. Aber die Sache interessiert ihn immer stärker, je länger man ihm alle Auskünfte über den Schwerkranken verweigert. Warum schottet die Privatklinik des Pharmakonzerns Loftus das angebliche Unfallopfer derart ab? Auch als seine Auftraggeberin abspringt, ermittelt er weiter. Zumal nun die Ehefrau des Unfallopfers, Lynn Piggy, als neue Klientin auf den Plan tritt. Lynn ist gesundheitlich schwer angeschlagen und wird von Albert Sampson in die gleiche Klinik gebracht, in der ihr Ehemann im Koma liegt. Sampson stößt bei seinen weiteren Ermittlungen auf ein mysteriöses Forschungslabor, in dem John Piggy mit radioaktiven Stoffen gearbeitet hat. Und er stößt auf eine Hintergrundgeschichte, die anscheinend vom FBI gedeckt wird. Die Polizei von Indianapolis will ihm schließlich untersagen, seine Nase in diese geheime Kommandosache zu stecken. Der stumme Handlungsreisende. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Michael Z. Lewin. Zweiter Teil. Genau, 20% Rabatt. Aber Sie müssen mich noch im August beauftragen, in Ihrer Scheidungssache zu ermitteln. Ja, ja. Sonst gelten die normalen Honorare. Ah, ja, verstehe. Da gibt's nur ein Problem. Meine Frau ist zwar auf der Suche nach einem Liebhaber, aber... Tja, bis jetzt hat keiner so richtig angebissen. Na, vielleicht klappt's ja noch bis zum 31. Oh. Tut mir leid, wenn ich störe. Wiederhören. Keine Frage. Die Werbung belebte das Geschäft. Seit meine Annonce erschien, häuften sich die Anrufe und junge Damen suchten mich im Büro auf. Dies ist das Büro eines Privatdetektivs. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht in der Adresse geirrt haben? Ja. Na großartig, mein Telefonat ist beendet. Ich bin ganz für Sie da. Sie war etwa 18, hatte rötlich-braunes Haar, dunkelbraune Augen und Sommersprossen. Ja, dann hallo. Und, wie kann ich Ihnen helfen, Miss... Soll das ein Witz sein? Aber nein, ein Privatdetektiv lebt davon, seinen Klienten zu helfen. Das ist mein Beruf. Also, was kann ich für Sie tun? Was? Was ich für Sie tun kann. Sie sollten es schon allmählich sagen, denn im Moment bin ich ziemlich beschäftigt, muss eine wichtige Entscheidung treffen. Ach so. Ob ich einen Fall niederlege, weil die Polizei es von mir verlangt, oder ob ich weiter daran arbeiten und riskieren soll, dass mir die Lizenz entzogen wird. Vielleicht lande ich sogar im Gefängnis. Willst du mich auf den Arm nehmen, Daddy? Daddy? Daddy. Diese junge Frau war meine Tochter, die ich seit 12 Jahren nicht gesehen hatte und die mich jetzt besuchen kam. Sam. Himmel, du? Du willst mich auf den Arm nehmen, stimmt's? Ja. Was denn sonst, mein Kleines, was sonst? Komm her zu mir. Ich habe dich gleich erkannt, obwohl ich nur ein uraltes Foto von dir besitze. Du hast dich aber mehr verändert als ich mich, mein Kleines. Außerdem wolltest du erst nächste Woche kommen. Ich weiß, Daddy, aber ich dachte, es würde dich bloß nervös machen, wenn du noch Tage auf mich warten musst. Da bin ich also. Ja, da bist du. Nicht zu übersehen. Du freust dich doch, oder? Mein einziges Kind wiederzusehen. Meine Tochter. 12 Jahre, nachdem ihre Mutter sie mit nach Europa genommen und mir damit fast das Herz gebrochen hatte. Und wie ich mich freute. Du hast keine Zeit für mich, stimmt's, Daddy? Keine Zeit? Für dich? Wie kommst du darauf? Aber was du über die Polizei und das FBI gesagt hast, ist das wahr? Ja, leider. Lass dich bloß nicht von denen herumkommandieren. Aber sei auch nicht zu stur. Vielleicht kannst du doch an der Sache dranbleiben. Und ich könnte dir helfen. Warum holst du nicht 2 Bier und erzählst mir alles über deinen Fall? Ich war so verblüfft, dass ich tat, was sie gesagt hatte. Ach, und Mrs. Piggy liegt im Krankenhaus? Was fehlt dir denn? Ich weiß es nicht. Ich schlage vor, wir fahren hin und besuchen sie. Du nimmst mich mit? Hm. Warum nicht? Klasse. Aber Daddy, wenn der Polizist dir gesagt hat, dass sowohl der Mann im Koma als auch die anderen Leute fürs FBI arbeiten und du nicht sicher bist... Ja? Kannst du nicht einfach beim FBI anrufen und fragen? Die heutige Jugend ist eben sehr direkt, im Gegensatz zur Generation ihrer Eltern. Warum auch nicht? Federal Bureau of Investigation, Indianapolis. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte bitte mit einem Agenten sprechen. In welcher Angelegenheit? In einer dringenden. Und wie ist Ihr Name? Den nannte ich eben. Ich wurde zu einer anderen Stimme weiterverbunden. Hallo, Mr. Sampson. Ich bin Agent Murty. Was kann ich für Sie tun? Es geht darum, die Verbindung gewisser Personen zu euch Sportsfreunden zu überprüfen. Sehen Sie, man hat versucht, mich davon abzubringen, mit einigen Leuten zu sprechen, weil sie angeblich mit dem FBI zusammenarbeiten oder für das FBI arbeiten. Wo da der feine Unterschied liegt, ist mir nicht klar. Sie von was abzubringen? Es muss um irgendeine Geheimaktion gehen. Irgendein großes, wichtiges, geheimes Projekt. Was ich von Ihnen wissen möchte, ist, wie ich nachprüfen kann, ob man mir die Wahrheit gesagt hat. Haben Sie was getrunken, Mr. Sampson? Nein, ich finde die Geschichte doch auch verrückt. Deswegen rufe ich ja an. Wir haben keinerlei Aktionen in Indianapolis laufen. Und wenn Sie welche laufen hätten, würden Sie es mir nicht sagen, stimmt's? Stimmt. Der Mann, der mit mir gesprochen hat, behauptet, die Operation sei seit 7 Jahren im Gange. Ich würde vorschlagen, Mr. Sampson, Sie nennen mir seinen Namen und sagen mir, wie ich Sie erreichen kann. Ich werde mich um die Sache kümmern. Henry Rush. Das ist eine einflussreiche Persönlichkeit bei der Firma Loftus Pharma. Und Sie sind sicher, dass Sie nicht einfach nur eine Aversion gegen diesen Henry Rush haben? Ich habe nichts gegen ihn. Ich neige nicht zur Aversion. Aber es gibt einen anderen Mann, der seit 7 Monaten im Koma liegt. Der könnte eine Aversion haben, wenn er je wieder aufwacht. Wobei mir einfällt, der soll auch für Sie arbeiten. Hat man mir jedenfalls gesagt. Ah ja? Er heißt John P. Gee. Außer ihm sind noch eine Ärztin, Dr. Marcia Merrum, und ein gewisser Lee Seafield an der Sache beteiligt. Sagen Ihnen die Namen etwas? Nein. Und wenn Sie Ihnen etwas sagen würden, würden Sie es mir nicht sagen. Um was soll es denn bei dieser angeblichen Undercover-Operation gehen? Ich hatte gehofft, dass ich das von Ihnen erfahren würde. Ich melde mich wieder, Mr. Sampson. Entweder mit Informationen oder um Sie wegen mutwilliger Vergeudung kostbarer FBI-Zeit dranzukriegen. Komisch. Jetzt wollte mir schon wieder jemand ans Leder. Na, wenn schon. Man darf sich nur nicht unterkriegen lassen. Also machten meine Tochter Sam und ich uns auf zum Entropist-Hospital, um Lynn Piggy zu besuchen. Albert? Wie geht's Ihnen, Lynn? Schauen Sie mich an. Wie sehe ich aus? Sie sah schrecklich aus. Großartig. Sie können bestimmt bald nach Hause. Ich habe geschlafen. Ich schlafe sehr viel. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie erhole. Es wird schon. Sie sind ein netter Kerl. Wirklich. Vielen Dank. Aber jetzt möchte ich Sie mit jemandem bekannt machen. Ja? Das ist meine Tochter, Sam. Hallo. Meine Klientin, Mrs. Piggy. Hallo. Sam wird ab sofort bei mir arbeiten. Albert, ich muss die ganze Zeit über etwas nachdenken. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob ich es schon weiß oder nicht. Ob Sie was wissen? Was mit John passiert ist. Ich meine, war es nur ein Unfall? Oder nicht? Ich bin noch nicht dahinter gekommen, Lynn. Ich möchte wissen, was passiert ist. Ich werde es herausfinden. Das verspreche ich. Ich glaube, ich schlaf gleich wieder ein. Was hat sie, Daddy? Es wird Zeit, dass wir das in Erfahrung bringen. Komm. Ach, Schwester, entschuldigen Sie, was fehlt ihr? Wir stehen vor einem Rätsel. Es geht ihr wirklich nicht gut. Was könnte es denn sein, Ihrer Erfahrung nach? Die Untersuchungen, die wir bis jetzt gemacht haben, deuten auf einen Mangel an Vitaminen und Mineralien hin. Es gibt nichts, was auf eine Viruserkrankung oder sonst eine Infektion schließen lässt. Sie scheint unterernährt zu sein. Können Sie sich vorstellen, dass sie nicht richtig gegessen hat? Sie lebte, seit ihr Mann vor 7 Monaten bei einem Unfall schwer verletzt wurde, ganz allein. Und hat sich total vernachlässigt? Ja, vielleicht. Hat sie keine Familie? Keine Erben? Erben? Sieht es so schlecht aus? Es steht nicht gut. Außer ihrem Mann, der auch in diesem Krankenhaus liegt, gibt es noch eine Schwägerin. Sie könnte kommen und sie besuchen. Ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Die beiden können sich nicht leiden. Das ist bedauerlich, weil... Schwester, Sie kümmern sich um sie, ja? Wir tun, was wir können. Danke. Ich könnte hier bleiben und mich zu ihr setzen, Daddy. Wenn du das machen willst, Sam. Aber ja, sie sieht so traurig aus. Sie ist traurig, Schatz. Ich glaube, sie ist schon ziemlich lange traurig. Wir müssen ihr helfen. Leider war das gar nicht so einfach. Während Sam zurück zu Lynn ging, hatte ich im Krankenhaus noch an anderer Stelle etwas zu erledigen. Ich möchte einen Arzt sprechen. Aber Sir, sind Sie verletzt? Sie bluten ja gar nicht. Was wollen Sie denn bei uns? Auf keinen Fall mich behandeln lassen. Aber hier ist die Unfallstation und die Notaufnahme. Ich weiß. Und? Zahlt uns Ihre Krankenversicherung etwa Honorar dafür, dass wir Sie unterhalten? Sie sehen doch, dass hier Patienten warten, um die wir uns kümmern müssen. Also verschwinden Sie bitte. Und ich muss mich um die Interessen einer Frau kümmern, die Informationen über ihren Mann haben möchte, bevor sie stirbt. Sie liegt ein Stockwerk höher. Jetzt hören Sie mir gut zu. Der schnellste Weg, mich loszuwerden, ist, mir die Informationen zu geben, die ich will. Haben Sie mich verstanden? Ja, ist ja gut. Vor 7 Monaten, können Sie mir folgen? Ja. Wurde ein verletzter Mann hier eingeliefert, das Opfer eines Explosionsunglücks. Was ich jetzt will, ist mit dem Arzt sprechen, der ihn als erster untersucht hat. Kapiert? Könnten Sie nicht wenigstens bitte sagen? Bitte. Wie hieß der Patient? PG, John PG. Der Pfleger stieß in seinem PC auf den Namen Dr. Norman Kivanna. Und er sagte mir, wo ich ihn finden würde. 7 Monate sind eine sehr lange Zeit auf einer Unfallstation. Aber die Umstände waren außergewöhnlich. Ich hoffe, daran werden Sie sich erinnern. Ich will's versuchen. Der Mann war bei einer Explosion verletzt worden. Ein Laborunfall bei der Firma Loftus Pharma. Nachts. Er hatte Kopfverletzungen. Ach, den meinen Sie? Sie erinnern sich? Na, schließlich werden bei uns nicht alle Tage VIPs eingeliefert. VIP, wieso? Das Entropist-Krankenhaus bekommt eimerweise Geld von der Firma Loftus zur Finanzierung der Klinik. Als ihr Unfallopfer hereingefahren wurde, hielt ihm ein Mann namens Henry Rush quasi die Hand. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name etwas sagt. Ich habe schon mit ihm telefoniert. Obwohl er kein Arzt ist, gab er die Anweisung, den Verletzten sofort hinauf in die Loftus-Klinik zu bringen. Soll das heißen, dass Sie ihn gar nicht untersucht haben? Ja. Ich war gerade mal in der Lage, 1-2 Blicke auf ihn zu werfen. Aber das reichte völlig. Der Notarzt des Krankenwagens bestätigte übrigens meine Einschätzung. Kein Herzschlag mehr, keine Atmung, der Kopf zertrümmert. Der Mann war das, was wir Ärzte tot nennen. Exitus. Sind Sie sicher? Glauben Sie mir, das zu sehen lernt man schon ganz am Anfang eines Medizinstudiums. Oh, entschuldigen Sie, war der Patient ein Freund von Ihnen? Nein, nein. Wenn ich Ihnen sage, dass der Mann immer noch auf der Intensivstation der Loftus Klinik liegt, was würden Sie davon halten? Ich würde sagen, er muss inzwischen ziemlich vergammelt riechen. Das war kein Witz, Dr. Kivanna. Nicht? Nun, dann kann es nur eines sein. Ein Wunder. Ich ging zurück in Lynn Piggys Zimmer. Sam saß traurig neben ihrem Bett. Ich sagte, sie solle bleiben, solange ihr danach zumute sei, und dann zu meiner Mutter, ihrer Großmutter, fahren. Ich erwartete, dass sie protestieren würde, aber der Anblick von Lynn Piggy musste sie genauso angerührt haben wie mich. Ich für meinen Teil nahm mir vor, ein weiteres Gespräch mit Marcia Merrim zu führen. Dass sie als Piggys Ärztin nach 7 Monaten noch immer nicht bemerkt haben wollte, dass ihr Patient tot ist, war doch äußerst verwunderlich. Und dann war da ja auch noch die Sache mit dem Briefumschlag in Piggys Haus, auf dem ihr Name stand. Der mit den $22.000. Da ich Dr. Merrim im Krankenhaus nicht antraf, fuhr ich zur Firma Loftus. Ja, wen sehe ich denn da? Sie wieder. Brüder sehen sich heutzutage bestimmt nicht so oft wie wir uns beide in letzter Zeit. Was macht Milo? Er hat Hunger, er ist eben ein Hund. Dachte ich mir, dass Sie sowas sagen würden. Und zu wem wollen Sie denn dieses Mal? Zu Dr. Merrim, ist sie da? Moment. Nein, sie ist nicht da. Da kann man nichts machen. Was ich Sie noch fragen wollte, ist es möglich, dass jemand in ein Loftus-Labor kommt, ohne dass Sie davon wissen? $20 müssten reichen, unter Freunden. Ich werde es mir merken, fürs nächste Mal. Im Moment wollte ich ja nur fragen, ob zum Beispiel Dr. Merrim im Labor sein könnte, ohne dass Sie das Wissen. Er hielt mir seine leere Brieftasche hin. Sehen Sie da drin irgendwo einen 20er? Nicht einen einzigen. Wenn Marcia Merrim nicht im Krankenhaus war und nicht in der Firma, dann war sie wahrscheinlich zu Hause. Ob Ihr Baby wohl die Freundlichkeit hätte, für mich die Adresse von Marcia Merrim herauszusuchen? Sie glauben gar nicht, wie ich mich freuen würde, in der Brieftasche einen 20er zu sehen. Ich fuhr zur angegebenen Adresse. Ich wusste nicht, was für ein Wagen sie fuhr, sonst hätte ich vielleicht früher feststellen können, ob sie da war. Niemand machte auf. Und ich hätte $20 investiert. Sollte ich da unverrichtete Dinge wieder abziehen? Ich hasse Verschwendung. Aber ich schätze Diskretion. So begab ich mich zur Rückseite des Hauses und suchte die Treppe, die zum Hintereingang führte. Die Tür zu Merrims hinterer Veranda hatte ein Glasfenster. Ich versuchte, den Fensterkitt wegzubrechen. Eine Scheibe herauszunehmen, um in Marcia Merrims Wohnung zu gelangen, zeugte von Respekt vor ihrem Eigentum. Ich wollte nichts zerschlagen, nur etwas herausnehmen. Das ist schon ein Unterschied. Geh weg. Ich hab dir gesagt, du sollst weggehen. Ich will keine Zeugen haben. Ich nahm das Glas aus dem Türfenster und legte es sorgfältig auf den Boden. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich die Tür aufbringe. Ich bin keine Ratte, wirklich nicht. Ich tue nur so. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen und vielleicht ganz lässig dasitzen, wenn Merrim nach Hause kam. Das hätte meinen Bemühungen Nachdruck verliehen, sie davon zu überzeugen, mit mir zu reden. Aber als ich gerade versuchen wollte, innen an der Tür den Riegel zurückzuschieben, packte mich jemand am Handgelenk und riss derart fest an meinem Arm, dass ich mit dem Kopf gegen den Türrahmen prallte. Versuch nicht, mich anzugreifen, Lee. Ich habe einen Revolver in der Hand und ziele auf deinen Bauch. Und ich kann damit umgehen. Womit? Mit meinem Bauch? Lee? Wer zum Teufel sind Sie? Jedenfalls nicht Lee Seafield. Um das mal klarzustellen. Ich möchte nämlich nicht, dass Sie sich zu etwas hinreißen lassen, was ich bereuen müsste. Nach einigen Augenblicken ließ sie so weit locker, dass ich mein Gesicht von ihrer Verandatür trennen konnte. Und ich es endlich schaffte, in ihre Wohnung zu kommen, ohne erschossen zu werden. Keine Bewegung. Okay, okay. Wenn Sie weiter direkt auf meine Innereien zielen, stelle ich noch einen Weltrekord im Stillstehen auf. Drehen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand. Was soll ich? Nur machen Sie schon. Und die Beine breit. Sie suchte mich nach einer Waffe ab. Keine Schießeisen, keine Messer. Meine Fingernägel sind auch nicht besonders lang. Ja, ja. Sollte sie mich je besser kennenlernen, würde sie herausfinden, dass ich gar keine Waffe besitze. Vielleicht bin ich der einzige Privatdetektiv in ganz Amerika, der das von sich behaupten kann. Und die Wahrheit sagt. Setzen Sie sich aufs Sofa. Zufrieden? Ich hatte mich kaum gesetzt, als ich unversehens etwas entdeckte, was herauszufinden durchaus einen Einbruch wert gewesen wäre. Direkt vor mir an der Wand hing eine eingerahmte Promotionsurkunde für den Dr. Rehan Nutt in Biochemie. Doktor war sie, aber kein Arzt. Können Sie mir einen Grund nennen, warum ich nicht die Polizei rufen und Sie verhaften lassen soll? Sie haben Ihr Telefon mindestens 25 Mal klingeln lassen, ohne abzunehmen. Und Sie haben das wiederholte Klingeln an der Haustür gehört, aber nicht aufgemacht. Warum? Ich hatte meine Gründe. Und die haben was mit Lee Seafield zu tun. Vergessen Sie Lee. Das hätten Sie wohl gern. Er glaubt, den Aufpasser spielen zu müssen, weil er mit mir arbeitet und weil... Er denkt, er könne über mich bestimmen. Und als Sie dachten, er mache sich an Ihrer Verandatür zu schaffen, wollten Sie ihn gleich erschießen? Keine gute Voraussetzung für eine Geschäftsbeziehung. Worauf wollen Sie hinaus? Was wissen Sie denn von Geschäften? Dass man damit viel Geld verdienen kann. Wenn Sie auf Geld aus sind. Ihr Pech, dass Sie zu mir kommen. Ich habe keins. Doch, Sie haben welches. Was soll das nun wieder heißen? In Jean Piguis Schreibtisch lag ein Briefumschlag mit $22,000 in bar an Sie adressiert. Oh. Überrascht? Was glauben Sie, auf welche Art Geschäfte so viel Bargeld schließen lässt, wenn es bei Leuten auftaucht, die in den Forschungslaboratorien einer Arzneimittelfirma arbeiten? Es ist nicht so, wie Sie denken. Wenn nicht, warum rufen Sie nicht die Polizei an? Damit sie der Sache auf den Grund geht und entscheidet, was davon zu halten ist. Die Polizei? Oh nein, nein. Nein, das werde ich nicht tun. Lassen Sie mich das machen. Nein. Bitte nicht. Ich ließ mich nur zu gern davon abbringen. Dann beantworten Sie mir einige Fragen. Was für Fragen? Warten Sie, nein. Nicht jetzt. Sehen Sie, Sie verstehen nicht. Was verstehe ich nicht? Sie könnten damit Menschen schaden. Sie könnten Dinge zutage fördern, die Sie nicht zutage fördern wollen. Warten Sie nur ein paar Tage. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich rufe Sie an. Ich verspreche es. Dr. Rhea Nutt? Wie kann sie dann schon Piggys behandelnder Arzt sein? Das ist eine gute Frage. Hast du sie ihr gestellt? Nein. Ich hielt es für besser zu warten, bis sie anruft. Warum? Was sie versprochen hat. Sie hatte immer noch diese hässliche Waffe in der Hand. Das leuchtet ein. Wir kennen zwar die ganze Geschichte noch nicht, aber ich glaube, Piggy wusste genau, auf was für eine riskante Sache er sich da einlässt. Und wenn das FBI tatsächlich hinter der Sache steckt... Ist sie das doch für möglich? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde in ein Wespennest stechen müssen. Dann werden sie mit mir reden oder meinetwegen etwas unternehmen müssen. Und das schnell. Was hast du vor, Daddy? Ich werde Jerry Miller von dem Dr. Renat erzählen. Wer ist das? Ein Freund bei der Polizei. Kann ich mitkommen? Ich brauche dich hier. Bevor ich zu Miller fahre, muss ich noch etwas anderes in die Wege leiten. Hey, hallo. Ich war mir gar nicht sicher, ob Sie wiederkommen würden. Aber gut, dass Sie da sind. Mein Gedächtnis macht mir zu schaffen. Ich weiß kaum noch, wie ein 20-Dollar-Schein aussieht. Das geht uns allen so, dass wir älter werden und unser Kurzzeitgedächtnis nachlässt. Was heißt hier älter? Ich wollte damit nur sagen, dass es Ihrem Gedächtnis vielleicht wieder auf die Sprünge hilft, wenn Sie zwei 20er auf einen Schlag zu Gesicht bekommen. Und was soll ich diesmal für Sie machen? Damit das klar ist, Sie gehen mir nicht in die Labors und kommen von dort mit einem Karton wieder, den ich nicht kontrolliere. Auch nicht für 3 20er. Ich habe nicht die geringste Absicht, in die Labors zu gehen, wenigstens nicht heute. Meine nächste Anlaufstelle war Miller. Diese Marin ist also Dr. Rernat. Sie könnte doch gleichzeitig auch noch Dr. Med sein. Was spricht dagegen? Dann frage ich mich, warum keine Promotionsurkunde für den Dr. Med an der Wand hängt. Es muss überprüft werden, Jerry. Mehr will ich gar nicht. Bleib noch einen Moment da, Ann. Detective Lieutenant Miller? Ja, das ist er in der Tat. Und wer sind Sie? Soll das ein Witz sein? Da ist eine Frau am Telefon, die behauptet, sie sei deine Assistentin. Ja, ist sie auch. Ach nee. Ich hatte hinterlassen, dass ich zu dir fahre. Gib her, Jerry. Bitte? Albert Sampson. Es hat jemand angerufen und wollte dich sprechen, Daddy. Wer? Ein Mann. Er sagt, er sei ein Freund von Milo. Gut gemacht, Sam. Danke. Kann ich mal telefonieren? Du weißt doch, Al, keine privaten Anrufe von einem Polizeiapparat. Privat? Ich will das FBI anrufen. Nennst du das privat? Das FBI? Was zum Teufel hast du mit dem FBI zu tun? Aber er ließ mich den Anruf machen. Loftus Pharma, Pforte, guten Tag. Albert Sampson, hier ist der Deckname Milos Freund ausgerichtet worden. Eine der 20-Dollar-Noten war für einen Anruf, wenn Dr. Maron kommt. Das ist richtig. Sie ist vor ein paar Minuten ins Laborgebäude gegangen. Ist Ihnen etwas aufgefallen, zum Beispiel, ob sie bewaffnet war? Bewaffnet? Nein. Wozu? Als ich sie zum letzten Mal traf, war sie es. Halten Sie die Stellung, ich komme so schnell wie möglich. Sie können mir ja dann Ihre Waffe leihen. Ach, ich habe keine. Die Dinge sind gefährlich. Milo etwa nicht? Na, mit dem muss man bloß richtig umgehen. Was zum Teufel hast du mit dem FBI zu tun und mit Waffen? Tut mir leid, Jerry, ich hab's eilig. Das muss ich meinem Captain berichten. Das wird ihm aber gar nicht gefallen. Mir kamen die Tränen. Ist sie immer noch im Labor? Ja, ich habe die ganze Zeit aufgepasst. Sie ist noch drin. Ah, vielen Dank. Grüßen Sie Milo. Wird's ausrichten. Ich ging zum Laborgebäude hinüber. Zunächst hatte ich einige Schwierigkeiten, mich zu orientieren, aber dann hörte ich Marcia Merrim noch, bevor ich sie sah. Sie stand in einem großen offenen Labor und war dabei, kleine birnenförmige Metallfläschchen in einen Karton zu packen. Jedes Fläschchen war mit dem Symbol für radioaktives Material gekennzeichnet. Ich sah ihr eine Zeit lang zu und musste daran denken, dass John Peavy auch mit irgendetwas Radioaktivem gearbeitet hatte. Lee? Bin gleich fertig. Ich bin nicht Lee. Um Gottes Willen. Machen Sie das nie wieder. Hat John Peggy Sie dabei erwischt, als Sie wie jetzt diese Fläschchen eingepackt haben? Musste er deswegen beiseite geschafft werden? So ein Blödsinn. John hat exakt die gleiche Arbeit gemacht. Und was exakt ist das für eine Arbeit? Mr. Sampson, ich habe Ihnen gesagt, ich rufe Sie an und Sie waren einverstanden. Das war, als Sie eine Waffe auf mich gerichtet haben. Und jetzt erklären Sie mir doch mal, ob der Umstand, dass John P.G. tot ist, Sie dazu gebracht hat, als ein Doktor zu fungieren, statt das einem Mediziner zu überlassen. Ein Eingeständnis, meiner Meinung nach. Und wie war das nochmal mit dem Briefumschlag in John P.G.'s Schreibtisch, auf dem Ihr Name stand? Was für ein Briefumschlag? Sie wissen schon, der mit den $22,000. Sie müssen wirklich noch warten, Mr. Sampson, bis... Ich will aber nicht mehr warten. Ich bitte Sie, tun Sie nichts, bevor Sie von uns gehört haben. Uns? Von mir. Von mir. Sie sollten jetzt gehen. Warum sollte ich? Weil ich die Arbeit hier fertig machen muss. Lee wird gleich kommen, um die Sachen abzuholen. Wann werden Sie sich bei mir melden? Das weiß ich nicht. Wann? Bald. Bald. Bitte gehen Sie. Lee kann Sie nicht leiden. Und Lee ist gefährlich. Ich ging, um mich von meiner besten Seite zu zeigen. Meine Theorie für den Fall, dass ich es mit Leuten zu tun habe, die nichts mit mir zu tun haben wollen, ist nämlich die. Ich muss ihnen so lange auf die Nerven gehen, bis sie alles machen, was ich will. Nur um mich loszuwerden. Ich ging zurück in mein Büro. Dort hatte mir meine zuverlässige Assistentin eine Notiz auf den Schreibtisch gelegt. Daddy, da waren noch zwei Anrufe für dich. Ein John Murty vom FBI möchte, dass du so bald wie möglich zu ihm kommst. Und dann hat sich das Krankenhaus gemeldet. Mrs. Piggy ist bewusstlos. Ich werde gleich zu ihr fahren. Vielleicht tut es ihr gut, wenn sie eine Stimme hört, die sie kennt. Hat sie denn wirklich gar keine Verwandten? Ich bleibe bei ihr, bis jemand anderer kommt oder ich von dir höre. Alles Liebe von deiner Assistentin, die dir eine große Hilfe ist. Gib's zu. Und ob, Sam? Du bist mir wirklich eine Hilfe. Wenn du schon nicht wüsste, jemand, der Lynn Piggy eine Hilfe wäre. Mit Mrs. Thomas zu sprechen, hätte ich mir wirklich am allerwenigsten gewünscht, aber sie war, soweit ich wusste, Lynn Piggys einzige Verwandte. Mrs. Thomas? Mrs. Thomas, sind Sie da? Was wollen Sie hier? Ich muss mit Ihnen sprechen, privat. Es geht um Ihre Schwägerin. Kann ich reinkommen? Was ist los mit ihr? Sie ist krank, Mrs. Thomas. Ich kann nicht sagen, dass mich das überrascht. Was fehlt ihr? Sie ist im Krankenhaus. Sie liegt seit heute im Koma. Man soll ja nicht schlecht von Toten reden, aber sie hat getrunken. Nein, gesoffen, wie ein Loch. Ach, überhaupt ihre ganze Lebensweise. Die rächt sich jetzt. Sie ist nicht tot, Mrs. Thomas. Nein, natürlich nicht. Aber warum ich gekommen bin, können Sie mir Namen und Adressen Ihrer Angehörigen geben? Ich meine, der Angehörigen außer John und Ihnen. Außer uns hat sie keine. Gar keine? Das war's ja gerade, warum John sich so von ihr angezogen fühlte. Damals, als sie sich kennenlernten. Ein junges Ding, ganz auf sich allein gestellt und auch noch hübsch. Das muss ich zugeben. Aber nur hübsch aussehen reicht nicht. Davon kriegen Männer schnell genug. Sonst noch was? Ich wollte gerade gehen, als ich in einem Regal etwas bemerkte, was meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Was ist das? Was? Dem Symbol auf dem Fläschchen nachzuschließen, muss es radioaktives Material sein. Geben Sie her, das gehört mir. Stecken Sie Ihre Nase nicht in Dinge, die Sie nichts angehen. Das Fläschchen schien leer zu sein, aber... Was machen Sie mit radioaktivem Material? Auf dem Etikett steht CA45, was ist das? John hat es mir gegeben. Warum? Als Andenken an seine Arbeit. Ich habe von allem, was er gemacht hat, irgendeine Kleinigkeit aufgehoben. Schon damals, als er in die Schule kam. Seine ersten Zeichnungen. Ich habe ihn großgezogen, das wissen Sie doch. Auch wenn das Fläschchen leer ist, ist es doch... Sieh es mir, ich will es an seinen Platz zurückstellen. Und dann, denke ich, wird es Zeit, dass Sie gehen. Ich fuhr zurück in die Stadt und musste die ganze Zeit darüber nachdenken, wie nutzlos Mrs. Thomas das Leben anderer und ihr eigenes mit ihrem blinden Hass vergiftete. Ich fuhr kurz bei meinem Büro vorbei, um zu sehen, ob Sam inzwischen wieder da war. War sie nicht. Sie musste demnach noch im Krankenhaus sein. Bevor ich auch hinfuhr, rief ich aber erst noch jemand an. Federal Bureau of Investigation. Ja, bitte verbinden Sie mich mit Agent Murty. Sagen Sie, Albert Sampson ist am Apparat. Es dauerte nur eine Sekunde, bis sich Murty am anderen Ende meldete. Wo stecken Sie denn, Mr. Sampson? Hat man Ihnen nicht ausgerichtet, dass es Sie dringend sehen will? Es ist doch immer das Gleiche mit euch. Ihr pfeift und wir sollen tanzen. Ich kann schließlich nicht einfach alles stehen und liegen lassen, bloß weil Sie es plötzlich eilig haben. Muss ich Sie erst abholen lassen? Was soll das? Warum drohen Sie mir? Mr. Sampson, ich habe überprüft, was Sie mir erzählt haben. Es gibt keine FBI-Operation, in die die Leute, die Sie mir genannt haben, involviert sind. Das heißt, entweder Sie treiben ein Spiel mit unserem Namen oder Dritte. Ich bin absolut entschlossen, der Sache schnellstens auf den Grund zu gehen. Soll das heißen, dass Henry Rush, Marcia Merrom und Lee Seafield nicht die Wahrheit sagen, wenn sie behaupten, mit dem oder für das FBI zu arbeiten? Genau das. Dann weiß ich jetzt, wo ich dran bin. Vorausgesetzt, Sie haben mir die Wahrheit gesagt. Das habe ich. Ich glaubte ihm. Kommen Sie zu mir ins Büro, Mr. Sampson. Was haben Sie gesagt? Kommen Sie zu mir ins Büro. Ich verstehe nicht. Hallo, Mr. Murty? Mr. Sampson. Sie sind anscheinend unterbrochen worden. Aber Mr. Sampson, doch nicht mit mir. Der Trick ist doch wirklich unheimlich. Ich kann Sie nicht verstehen. Aber wenn Sie mich hören können, ich komme, sobald es meine Zeit erlaubt, okay? Murty? Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ich wollte erst zu Lynn Piggy ins Krankenhaus und Miller anrufen. Hier ist der Anschluss von Detective Lieutenant Miller. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hallo, Jerry. Ich würde dir ausführlich berichten, aber im Moment habe ich es eilig. Nur damit du Bescheid weißt. Das FBI hat mir gerade bestätigt, dass sie weder einen Henry Rush noch eine Marcia Merrom noch die anderen kennen. Sie haben nichts, aber auch gar nichts mit dem FBI zu tun. Das ist sicher. Würdest du das arrogante Arschloch entsprechend informieren? Damit ist dein Captain Gartland gemeint. Danke. Es ist doch immer das Gleiche. Du bist im Begriff wegzugehen? Da kommt ein millionenschwerer Klient zur Tür heran. Danke, dass Sie mich beehren. Oh. Sie? Ja, Schnüffler. Ich. Es war Lee Seafield. Ungefähr 2 Meter groß und breit wie meine Tür. Mr. Seafield, ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Es tut mir wirklich leid, aber ich wollte gerade gehen. Gehen werden Sie auch. Fragt sich nur, wohin. Was ich sagen wollte. Seafield war nicht auf Konversation aus. Er schlug zu. Als ich wieder wach wurde, dachte ich, ich wäre tot. Ich glaube, er kommt zu sich. Ist er okay? Na klar, Henry. Ich habe da gar nicht richtig hingelangt. Hab ihn doch fast nur gestreichelt. Nennt man das so in deinen Kreisen? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Davon war keine Rede. Der markiert doch bloß, Henry. Sei doch nicht so zimperlich. Nicht so laut. Bitte. Gott sei Dank, er hört uns. Ja, ich höre Sie. Was John Piggy nicht mehr kann. Da siehst du, was das für ein Typ ist, Henry. Warum willst du nicht, dass ich mich um ihn kümmere? Ich will nicht noch mehr Ärger. Wenn ich mich um ihn kümmere, wird er uns keinen Ärger mehr machen. Das verspreche ich. So war das nicht gemeint. Wo kann ich mir ein Taxi rufen? Möchten Sie etwas, Sampson? Ein Drink oder ein Aspirin? Geben Sie mir einen Hammer. Kann ich Ihnen zeigen, wie sich mein Kopf anfühlt. Tut mir leid, dass Lee etwas grob war. Jetzt bemitleide ihn nicht auch noch, Henry. Überlass ihn mir. Es wird Zeit, dass du gehst, Lee. Aber Henry... Geh jetzt, kümmere dich um deine Lieferung. Ich rufe dich später an. Aber ich... Kein Aber, geh! Richtig schön zu sehen, dass jemand diesen Gorilla an die Leine legt. Wir sind noch nicht fertig miteinander, Mr. Private Eye. Ich hoffe, Mr. Sampson, dass wir von jetzt an unsere Probleme in Ruhe und ohne weitere Gewaltanwendung lösen können. Und Sie meinen, das geht? Mit einem Halbaffen wie Seafield. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ihr Problem ist, dass Sie in etwas verwickelt worden sind, was äußerst gefährlich ist. Da stehen Menschenleben auf dem Spiel. Siehe John Piggy. Es war ein Unfall. Ein bedauerlicher Unfall. Aber vorzutäuschen, dass er noch lebt, ist kein Unfall. Da haben Sie recht. Ich war überrascht. Mit diesem Eingeständnis hatte ich nicht gerechnet. Es war nicht einfach, die Lage nach Johns Unfall wieder in den Griff zu bekommen. Warum? In welcher Beziehung? Bevor ich mehr dazu sage, eine Frage, Mr. Sampson. Warum interessieren Sie sich für John Piggy? Was steckt dahinter? Seine Frau, Lynn. Sie möchte wissen, was passiert ist. Und ich werde nicht locker lassen, bis ich es für Sie herausgefunden habe. Und das ist der einzige Grund? Ja. Okay. gehen wir davon aus, es stimmt. Dann hindert Sie nichts mehr daran, mir zu erklären, welche Farce in der Loftus-Klinik aufgeführt wird. Also gut. Nach Johns Unfall waren wir in einer prekären Situation. Was für eine Situation? John war ein Loftus-Angestellter. Unfälle auf dem Firmengelände mit tödlichem Ausgang werden von der Versicherung, wie Sie sich denken können, peinlich genau untersucht. Ich musste mit allen Mitteln verhindern, dass das passiert. Unter anderem damit, dass Mrs. Piggy eine Entschädigungsvereinbarung angeboten wurde. Aber John war schon tot. Wollten Sie ihn bis in alle Ewigkeit an Ihren verdammten Schläuchen hängen lassen? Genau für ein Jahr und einen Tag. Was? Nach Ablauf von einem Jahr und einem Tag wäre sein Tod nicht länger die Folge des Unfalls. Was? So ist das Gesetz. Nehmen wir mal an, Sie stoßen sich Ihre große Zehe an einer Treppenstufe bei Loftus und sterben 20 Jahre später, nachdem Sie über heftige Schmerzen in dieser Zehe geklagt haben. Wenn keine Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen dieser Art gesetzt wäre, könnten die Erben Loftus verklagen und behaupten, dass die damals verletzte Zehe zu ihrem Tod geführt hat. Hier liegen die Dinge aber anders. Die Frist muss eingehalten werden. Ein Jahr und ein Tag ist der in den meisten Bundesstaaten vorgeschriebene Zeitraum. Sie werden also ein Jahr und zwei Tage nach dem Unfall John Piggy den Stecker rausziehen? Und seiner Witwe Schadensersatz leisten, ja. Aber warum? Um was geht's dabei wirklich? Mr. Sampson, Sie sind bei Ihren Ermittlungen unglücklicherweise in eine internationale FBI-Operation mit Namen Backtech gestolpert, deren Ziel es ist, Drogenhandel weltweit aufzuspüren, zu verfolgen und zu zerschlagen. Backtech also. Und mir schien, dass Henry Rush tatsächlich daran glaubte. Nur schade, dass das FBI keine Ahnung von Backtech hatte. Und welche Rolle spielte John Piggy dabei? John war eigentlich Chemiker. Er hatte die Aufgabe, Drogen zur Markierung mit radioaktivem Material zu versetzen. Er hat also radioaktives Heroin hergestellt? Radioaktiv versetztes, unter anderem. Warum? Eine radioaktive Droge hinterlässt eine Spur, die schnell, leicht und absolut zuverlässig zu verfolgen ist, was die Drogenfahnder überall auf der Welt in die Lage versetzt, von der Lieferung bis zum Verbrauch jedes Glied dieser Kette ausfindig zu machen. Aber leider hatte John diesen Unfall im Labor. War es wirklich ein Unfall? Ja. Bitte, Mr. Sampson, lassen Sie die Sache auf sich beruhen. Sprechen Sie mit Mrs. Piggy und versichern Sie ihr, dass lebenslang für Sie gesorgt wird. Sie haben behauptet, dass das FBI die Operation organisiert hat? Ja. Wie ging das vor sich? Das ist nun wirklich nicht Ihre Angelegenheit, Mr. Sampson. Betrachten Sie die Sache mal von meinem Standpunkt aus. Woher weiß ich, dass Sie mir keine Märchen erzählen, damit ich Sie in Ruhe lasse und Sie weiter Ihre Drogen verkaufen können? Einen Moment. Es war wirklich verrückt. Das FBI hatte mir am Telefon versichert, nichts von dieser Operation zu wissen. Und ich glaubte ihnen. Aber so wie Rush sich mir gegenüber gab und nach allem, was er mir erzählt hatte, glaubte ich auch ihm. Irgendwie. Ja. Schauen Sie sich das an. Er gab mir einen Stoß Briefe. Alle mit dem FBI-Wappen im Briefkopf. Angeheftet waren die zugehörigen Kuverts. Alle in Washington, D.C. abgestempelt. Und alle waren unterschrieben vom Direktor des FBI. Lesen Sie sie. Da stand es, schwarz auf weiß. Operation Backtech. Jetzt sehen Sie, Mr. Sampson, dass ich Ihnen über Backtech die Wahrheit gesagt habe. Diese Briefe dokumentieren es. Den Briefen nach war der für das Projekt zuständige Koordinator ein Agent Walker. Aber was beweisen solche Briefe schon? Woher soll man wissen, ob sie echt sind, wenn man nicht weiß, wie ein echter FBI-Brief aussieht? Wieso sind Sie so sicher, dass diese Briefe echt sind? Ich habe mich bei den hiesigen FBI-Leuten erkundigt. Sie wissen nichts von Ihnen und Ihren Mitstreitern. Mit der ganzen Aktion. Können Sie auch nicht. Die örtliche FBI-Dienststelle war nicht in die Operation eingehört. Das wäre zu gefährlich gewesen. Hat Ihnen Agent Walker gesagt, nehme ich an. Ja. Ich nahm Henry Rush ab, dass er Walker geglaubt hatte. Eigentlich war es mir auch egal. Sollte sich doch das FBI darum kümmern. Naja. Ist ja nicht meine Sache. Ich bin erleichtert, dass Sie das so sehen. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. John Piggy hatte Geld für Marcia Maron bereitgelegt. Wofür? Um die Zahl der Beteiligten so klein wie möglich zu halten, hatte John direkten Kontakt zu einigen Abnehmern unserer Produkte. Die Bezahlung erfolgte in bar. Aber Maron? Marcia Maron war bei Backtech Johns unmittelbare Vorgesetzte. Auch sie erhielt Barzahlungen. Im Übrigen hat sie mich gebeten, diese Unterredung mit Ihnen zu führen. Hm. Ich bin froh, dass wir geredet haben, Mr. Sampson. Und möchte mich auch nochmal bei Ihnen für Lees brutales Vorgehen entschuldigen. Und bitte sagen Sie Mrs. Piggy, dass sie versorgt ist, solange sie lebt. Das ist sichergestellt, auch wenn ich irgendwann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr selbst in der Lage sein sollte, mich darum zu kümmern. Haben Sie Angst, dass Ihnen etwas zustoßen könnte? Wir wissen alle, dass das, was wir tun, gefährlich ist. Ich verließ Henry Rushs Haus. Was ich gehört hatte, gab mir eine Menge zu denken. Mit meinen Erkenntnissen wollte ich zu Jerry und zum FBI gehen. Es war schließlich deren Aufgabe herauszufinden, wer echt war und wer nicht. Dafür werden sie ja bezahlt. Und für Lynn hatte ich jedenfalls die Gewissheit, dass John bei einem Unfall gestorben war. Hallo, Sampson. Wo wollen Sie denn hin? Zur Straße. Ihr Freund Henry hat mir ein Taxi bestellt. Sie brauchen doch kein Taxi. Ich fahre Sie. Vielen Dank, ich verzichte. Ich bestehe darauf. Hören Sie, Seafield. Henry hat mir gesagt, was ich wissen wollte. Ich mache Ihnen und Ihren Freunden keinen Ärger mehr. Darauf können Sie wetten. Was wollen Sie noch? Allmählich ging mir ein Licht auf. Henry Rush kennt nicht die ganze Wahrheit, stimmt's? Er glaubt, er kennt sie. Also ist die Geschichte faul. Sie und Ihr sauberer Freund Walker haben Backtech eingefädelt. Und Piggy hatte gar keinen Unfall. Sie haben ihn umgebracht. Weil er Ihnen auf die Schliche gekommen ist? Ein Aufschneider, wie Sie. Und Marcia Maron traut der Sache auch nicht mehr. Sie versucht alles, um heil rauszukommen. Sie ist eine dumme Gans. Aber sie tut wenigstens, was man ihr sagt. Und Henry Rush ist ein Naivling, der fest an das FBI glaubt, an die Vereinigten Staaten, an Ruhe und Ordnung und an Moral. Er ist ein alter Trottel. Aber er hat das Sagen in den Labors. Die Sache war die perfekte Tarnung. Über Loftus Pharma und die FBI-Schiene wurden aus Drogenkurieren ganz legale Pharmavertreter. Erstaunst du, oder? Wenn Seafield so mit mir redete, war klar, dass er nicht die Absicht hatte, mich laufen zu lassen. Ich habe meinen Wagen da vorne. Mit Ihnen fahre ich nirgendwo hin. Die hier zeigt das Gegenteil. Ich habe Waffen schon immer gehasst. Und die, die Seafield auf mich richtete, machte da keine Ausnahme. Wenn Sie lieber hier bleiben wollen, auch gut. Aber dann für immer. Die Waffe weg, Seafield! Was? Sie sollen die Waffe fallen lassen. Ich bin FBI-Agent Murty. Sie sind umstellt. Sie haben keine Chance. Also, zum letzten Mal. Lassen Sie die Waffe fallen und kommen Sie langsam her zu mir. Seafield schaute zu Murty. Ich hielt es für eine gute Gelegenheit, hinter den nächsten Büschen Deckung zu suchen. Lassen Sie die Waffe fallen. Sofort. Oder... Den Teufel werde ich tun. Murty und seine Agenten waren zu Rushs Haus gefahren, um zu überprüfen, was ich ihnen über die angebliche FBI-Operation erzählt hatte. Als sie dort ankamen, sahen sie gerade noch, wie Lee Seafield mich bewusstlos ins Haus trug. Wie nicht anders zu erwarten, waren sie mit den neuesten Errungenschaften der Technik ausgestattet und konnten alles mithören, was gesprochen wurde. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Bei der Schießerei hatte ich glücklicherweise nichts abbekommen. Aber weil ich schnellstens ins Krankenhaus zu Lynn Piggy und Sam wollte, hatte ich nach einem Arzt gefragt und Murty sorgte für meinen sofortigen Abtransport. Bitte, ja. Würden Sie mir sagen, wie es Mrs. Lynn Piggy geht? Ich wollte Sie besuchen, aber sie ist nicht in Ihrem Zimmer. Sind Sie ein Verwandter? Nein, aber ich suche eine Verwandte, meine Tochter. Sie muss seit Stunden bei ihr sein. Ach, Sie meinen das hübsche junge Mädchen? Was ist passiert? Ich glaube, Ihre Tochter ist noch im Haus. Warten Sie, ich sehe schon mal nach. Ist Mrs. Piggy gestorben? Ist sie tot? Oh, Daddy. Wann ist es passiert? Vor einer halben Stunde etwa. Sie ist nicht mehr aufgewacht. Aber an was ist sie gestorben? Ich warte hier auf einen Dr. Rogers. Er kommt, sobald er auf der Station fertig ist. Miss Hampson? Ja. Und wer sind Sie, Sir? Ihr Vater. Außerdem vertrete ich die Familie Peggy. Ich bin sicher, sie hatte keine Schmerzen. Sie ist friedlich eingeschlafen. Warum musste sie sterben? Was hat ihr gefehlt? Wir haben heute erst die Berichte vom Laborarzt bekommen. Letzte Gewissheit hat die Computertomographie gebracht. Es stand leider nicht in unserer Macht, ihr noch zu helfen. Was hatte sie denn? Uns hat man gesagt, sie sei unterernährt. Unterernährung war nur eine Folgeerscheinung. Von was? Von einer sehr ungewöhnlichen Form von Knochenkrebs. Ungewöhnlich? Was soll das heißen? Der typische Knochenkrebs befällt das Knochenmark. Bei Mrs. Peggy war es dagegen die Knochenhaut, die von der bösartigen Erkrankung zerfressen wurde. Das kommt sehr selten vor, es sei denn... Aber Mrs. Peggy hat doch bestimmt nicht mit radioaktivem Material gearbeitet. Mr. Sampson. Mr. Sampson. Ihr Mann hat mit radioaktivem Material gearbeitet, mit CA45. CA steht für Calcium, richtig? Ja. Könnte dieses CA45 den Krebs, der bei Mrs. Peggy festgestellt wurde, hervorgerufen haben? Wenn es in die Blutbahn gelangt, wird es direkt zu den Knochen transportiert, die überwiegend aus Calcium bestehen. Wenn sie also irgendetwas gegessen hätte, in dem das CA45 enthalten war, dann... Ihr Mann hat doch sicher gewusst, wie gefährlich das Zeug ist. Oder wollen Sie andeuten, dass er es ihr vorsätzlich verabreicht hat? Nicht Ihr Mann, Doktor. Aber Daddy... Detective Lieutenant Miller? Hallo, Jerry. Ich bin's. Albert? Du hast doch Papier und was zum Schreiben. Klar, das habe ich immer. Warum? Notier dir mal diese Adresse. Ich gab ihm die Adresse von Mrs. Thomas. Was soll ich damit? Hinfahren und eine Mörderin festnehmen. Was? Lynn Peggy ist gerade im Entropist-Krankenhaus gestorben, an Krebs. Hervorgerufen durch radioaktives Calcium, das ihre Schwägerin ihr verabreicht hat. Ist das dein Ernst? Du wirst Reste davon im Haus der Schwägerin finden. In einem kleinen Metallfläschchen. Und in Lynn Peggys Haus findest du bestimmt noch stehengebliebenes Essen. Nein. Eher Trinkbares mit Spuren von radioaktivem Calcium. Es dauerte einige Zeit, bis ich Jerry alles erklärt hatte. Aber wie kommt ein Mensch dazu, einen anderen Menschen so sehr zu hassen, dass er ihn umbringt? Und wie erklärt man das? Im Fall von Mrs. Thomas vielleicht so, dass es nicht nur Hass, sondern auch Habgier war. Vielleicht hatte Mrs. Thomas sich ausgerechnet, dass sie nach Lynn Peggys Tod die mit Loftus für den Unfall ihres Bruders vereinbarte Entschädigung bekommen würde. Möglicherweise war sie sogar davon überzeugt, dass ihr Bruder das so gewollt hätte. Ich wusste es nicht. Und John Peggy konnten wir nicht mehr fragen. Sie hörten Der stumme Handlungsreisende, Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Michael Z. Lewin, aus dem Amerikanischen von Christa Haber, zweiter Teil. Es sprachen Privatdetektiv Albert Sampson, Peter Fricke, Sam, Tanja Schleif, Mrs. Thomas, Uta Halland, Mrs. Peggy, Christiane Leuchtmann, Dr. Merom, Cornelia Boje, Seafield, Gerd Andresen, Detective Miller, Walter Renneisen, Rush, Hans-Günther Martens, Pförtner, Ernst Konarek, Gewerner, Günther Arnulf. Ferner, Klaus Barner, Rudolf Guckelsberger, Heinrich Gieskes, Markus Hoffmann, Katja Teichmann und Klaus Weiß. Ton, Klaus Hönes, Schnitt, Stefanie Eisele, Regieassistenz, Elisabeth Weller. Regie, Stefan Hilsbecher. Produktion, Süddeutscher Rundfunk 1998. Dramaturgie, Eckehard Skorupa.